Andere Länder, andere Sitten ist ein Spruch der Welt bekannt. Andere Städtchen, andere Mädchen, darum doppelt interessant. Gilt Berlin auch als Zentrale in dem großen deutschen Reich. Unserem nordischen Venedig kommt so leicht sein Städtchen gleich. Hat Berlin auch seine Linden, dann sich bietet auch Pläsier. Was du in Berlin kannst finden, findest du auch in Danzig hier. Bietet auch die Friedrichstraße voll Reize eminent. Ganz dasselbe bietet Danzig, wer nur unsere Langgass kennt. Auf der Langgass, auf der Langgass, gehen die Mädchen promenieren. Willst du eine dir erobern, musst du hinterdrein stolzieren. Kauf bei Brügge, Mann, dir Blumen, damit schmeichelst du dich ein. Bei Edelstein sagt sie noch nein, jedoch bei Walter und Fleck, ich garantier, du hast sie weg. Gehst du in Berlin mal bummeln, nachts in Bar und Kabarett, lässt beim Zechen dich geschummeln, zahlst auch überall am Dreh. Weshalb willst du erst verreisen, machst ne teure Fahrt per Bahn, kannst dir grad so gut entgleisen, kommst dir ebenso im Tran. Auf dem ganzen Erdenrunde sind die Mädel alle gleich. Pass nur auf die richtige Stunde und du bist im Himmelreich. Fällst du dann aus allen Himmeln, wenn der Kater ein sich stellt? Freust du dich, wenn du ihn dann nicht, denn du sparst das Reisegeld. Auf der Langgass, auf der Langgass, gehen die Mädchen promenieren. Willst du eine dir erobern, musst du hinterdrein stolzieren. Kauf bei Brügge, Mann, dir Blumen, damit schmeichelst du dich ein. Bei Edelstein sagt sie noch nein, jedoch bei Walter und Fleck, ich garantier, du hast sie weg.